بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ببقنة نعم الله صلى الله عليه وسلم بام هاتسشكايت نهايل ذرف unserem Prophet محمد صلى الله عليه وسلم الله segen und heil auf ihm und auf seinen Gefährten und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem es kein Vater geben wird, der für die Sünde seines Sohnes aufkommt, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Meine lieben Geschwister, machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem 224. Hadith. Falls jemand die Ausgabe bei sich hat, aus der ersten Ausgabe im ersten Band, Kapitel 88, Seite 122. Und wir hatten zuvor uns ein paar verschiedene Situationen angeschaut, Hadith angeschaut, nochmal zum Revue passieren lassen. Hatten wir zuvor uns angeschaut, darf man im Zustand der Janaba schlafen gehen oder muss man vorher den Wudu vollziehen? Dann die nächste Frage war, darf man im Zustand des Janaba, der Janaba essen oder muss man eben vorher sich reinigen? Und das war das letzte Kapitel. Heute, inshallah, 88. Kapitel. Wer sagt, der Junub solle den Wudu vollziehen? Also als würde er sagen, vorher habe ich dir die Ansichten anderer oder die Beweise der Ansichten anderer erwähnt und jetzt erwähne ich dir die Beweise derjenigen, die sagen, dass man als Junub den Wudu zu vollziehen hat oder vollziehen soll. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie meint, wenn er Junub war, wenn er essen oder schlafen wollte, den Wudu vollzog. Und wie wir auch inshallah schon darauf hingewiesen haben, haben wir gesagt, dass man darf als Junub schlafen gehen, auch ohne Wasser zu berühren. Allerdings ist es eine Sunna, dass man vorher den Wudu vollzieht. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass dadurch die Janaba verringert wird, abgeschwächt wird. Denn die Zustände der Unreinheit sind nicht alle gleich. Sowohl diese empirisch nachweisbare, also die Najasa von Urin ist nicht so wie die Najasa von einem Hund. Und genauso auch hier der Hadath, das heißt die Unreinheiten im übertragenen Sinne, ist auch nicht gleich stark, sondern kann abgeschwächt werden. Und es ist in diesem Sinne auch, es überliefert über manche Sahaba, dass sie, wenn sie in der Moschee schlafen wollten, als Junub vor den Wudu vollzogen haben. Weil das, wie gesagt, die Janaba verringert. Dieser Hadith, das war der erste in diesem Abschnitt. Der nächste, 225, Ammar ibn Yasir berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam demjenigen, der Junub war, erlaubte, zu essen, zu trinken und zu schlafen, nachdem er den Wudu durchgeführt hat. Dieser Hadith, abgesehen von seiner Authentizität, wir dürfen daraus, oder was wir machen ist, wir machen hier nicht die umgekehrte Schlussfolgerung, denn es heißt hier, dass wenn man den Wudu vollzogen hat, dann hat der Prophet a.s.w. erlaubt zu essen, zu trinken und sich schlafen zu legen. Die umgekehrte Schlussfolgerung wäre, dass es nicht erlaubt wäre, bevor man den Wudu vollzogen hat, aber wir haben ja schon Hinweise gesehen darauf, dass man, dass der Prophet selbst a.s.w. sich schlafen hat gelegt, ohne Wasser berührt zu haben. Imam Abu Dawud rahimahumullah ta'ala berichtet, er sagte, Ali ibn Abi Talib, ibn Umar und Abdullah ibn Amr sagen, wenn der Junub essen will, soll er vorher den Wudu durchführen. Nur die Frage ist eben, muss das sein? Wir sagen, wer nach Vollkommenheit strebt, jawohl. 89. Kapitel, den Russel hinauszögern. Rudayf ibn al-Harith sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha, pflegte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam den Russel infolge von Janaba am Anfang oder am Ende der Nacht zu vollziehen? Sie sagte, manchmal am Anfang der Nacht und manchmal am Ende. Ich sagte, Allahu Akbar. Alles Lob gebührt Allah, der diese Angelegenheit einfacher gemacht hat. Dann fragte ich, pflegte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das Witr-Salah am Anfang oder am Ende der Nacht zu verrichten? Sie sagte, manchmal betete er sein Witr-Salah am Anfang der Nacht und manchmal am Ende. Ich sagte, Allahu Akbar. Alles Lob gebührt Allah, der diese Angelegenheit einfach gemacht hat. Dann fragte ich, pflegte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, den Koran laut oder leise zu lesen? Sie sagte, manchmal laut und manchmal leise. Ich sagte, Allahu Akbar, alles so gebührt Allah, der diese Angelegenheit einfach gemacht hat. In diesem Hadith sehen wir, dass Rudayf eigentlich drei Fragen gestellt hat. Eine, die erste, hat sicherlich etwas mit unserem Kapitel zu tun und die anderen beiden nicht. Und das hat einen Vorteil und einen Nachteil für uns, wenn wir mit diesem Werk Sunan Abi Dawud lernen umzugehen. Warum? Weil Abu Dawud, rahimahullah, hat fast keine Wiederholungen in seinem Werk. Das heißt, seine Hadithe kommen einmal vor in der Regel. Im Gegensatz zu anderen Hadith-Büchern, wo ein derselbe Hadith in verschiedenen Kapiteln mehrmals kommt. Warum? Ja, genau wegen dieser Angelegenheit. Einmal das Witr-Salah, du könntest den gleichen Hadith packen in das Kapitel Salah. Tamam? Dann hättest du eine Wiederholung. Jetzt ist die Frage, das hat einen Vorteil und hat einen Nachteil. Deswegen haben manche Hadith-Sammler das so gemacht und manche das anders gemacht. Der Nachteil ist offensichtlich. Der Vorteil ist, man findet den Hadith dort, wo man ihn sucht. Weil ich suche nach Thema. Ich suche nicht im Kapitel Tahara nach dem Witr-Salah. Tamam? Insofern hat das, wie gesagt, seine Vor- und seine Nachteile. Zum Beispiel für Leute, die auswendig lernen wollen, ist es für sie einfacher. Sie lernen statt viele Sachen doppelt, lernen sie praktisch nur einmal an einer Stelle. Tamam? Wie dem auch sei, entscheidend ist für uns, auch wenn wir den gesamten Hadith uns anschauen, ist, dass der Prophet a.s.w. manchmal seinen Rüssel am Anfang der Nacht und manchmal am Ende der Nacht verrichtet hat. Und das ist ein Hinweis logischerweise darauf, dass er a.s.w. auch im Janaba-Zustand geschlafen hat und dass er den Rüssel nicht vollzogen hat. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass man die Hadithe alle betrachtet und nicht nur einen Teil davon betrachtet. Weil wenn die Aufforderung kommt, er hat erlaubt, dass man schlafen geht, wenn man den Wudu vollzogen hat, kann man sehr leicht darunter verstehen, dass man die Janaba im Janaba-Zustand nicht schlafen darf. Aber wenn wir die Hadithe alle miteinander, wenn sie alle wir versuchen in Einklang zu bringen, dann kommen wir zum Ergebnis und sagen, das ist zwar erlaubt, aber es ist besser und vollkommener, wenn man im Zustand der Janaba nicht schläft, sondern vorher den Wudu vollzieht oder sogar vorher den Rüssel vollzieht. Bleibt die Frage, warum hat der Prophet a.s.w. das mal so gemacht? Weil dadurch beweist er oder zeigt er uns, dass es erlaubt ist. Natürlich würde es reichen, wenn er es auch sagen würde. Er könnte auch sagen, man darf auch ohne sich zu waschen schlafen legen, aber ich mache es aus Vollkommenheit trotzdem. Aber es ist einfach nicht dasselbe, ob man etwas sagt oder ob man etwas aktiv vormacht. Etwas und noch besser, wenn man beides, wenn man etwas sagt und gleichzeitig auch vormacht. Und dadurch macht er es uns leicht. Denn dadurch sehen wir, dass es ist zwar besser, dass man im Zustand der, dass man vorher sich wäscht und nach Vollkommenheit strebt, aber wir können sagen, noch besser ist es, wenn man so macht wie der Prophet a.s.w. Mal so und mal so. Die andere Frage nach dem Witr-Gebet ebenfalls. Dadurch hat er es uns praktisch gesetzlich gemacht, das Witr-Gebet irgendwann einmal zwischen dem Isha und dem Fajr-Gebet zu verrichten. Und egal wie man es macht, man befolgt das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man befolgt ihr. Aber es ist natürlich aufgrund bestimmter Hadithe besser, am Ende der Nacht das Witr-Gebet zu verrichten. Aber jeder Mensch hat seine Situation. Ja? Der eine hat vielleicht arbeitet nachts und er kann nur am Ende der Nacht beten. Dann für ihn ist besser, er betet am Ende der Nacht. Besser, als wenn er es gar nicht betet. Und der andere genau umgekehrt. Er kann nur am Anfang der Nacht das beten. Dann ist es auch besser für ihn, dass er es am Anfang der Nacht betet. Und wir haben die allgemeine Regel, dass wir sagen können, in der Nacht ist besser, wenn man es keinen Grund gibt, es vorzuschieben. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, auch für das Lesen des Koran al-Karim. Lesen des Koran al-Karim. Hier ist nicht Bezug genommen auf welche Situation. Geht es jetzt um das Lesen innerhalb des Gebetes oder außerhalb des Gebetes? Denn innerhalb des Gebetes wissen wir aufgrund anderer Überlieferungen, dass der Prophet a.s. im Maghrib-Gebet, im Isha-Gebet, im Fajr-Gebet laut gelesen hat und Dhuhr und Asr eben leise gelesen hat, a.s. Allerdings, wenn jemand da einen Fehler macht, ist sein Gebet trotzdem gültig. Weil das gehört zur Vollkommenheit, den sogenannten Sunan und oder Mandubat oder Mustahabbat des Salah. Ja, das heißt, wenn jemand Isha betet leise, dann hat er keinen Fehler gemacht. Ja. Vielleicht hat er sogar Rücksicht genommen auf schlafende Leute um sich herum, also hat sogar vielleicht noch etwas Gutes gemacht. Aber wenn wir allgemein diesen Hadith betrachten, jemand setzt sich in die Moschee und möchte Koran lesen, soll er laut lesen oder leise lesen, beides ist in Ordnung, beides ist Sunnah. Und viel wichtiger als das ist, dass er so lesen soll, dass er das erreicht, was er erreichen möchte. Das kann zum Beispiel sein, dass er die Bedeutungen verinnerlicht. Es kann aber auch sein, dass er das Lesen genießt. Es kann aber auch sein, dass er auswendig lernen möchte. Und in jedem Fall kann es Gründe geben, warum er eben leise liest oder laut liest. Das ist, hier blenden wir alle anderen Situationen aus. Das heißt, wir blenden aus, ob es andere Gründe geben könnte, warum man leise oder laut liest. Wenn es Gründe gibt, wie zum Beispiel, du bist in der Moschee und andere Leute sind ebenfalls in der Moschee, dann ist es dir verboten worden, dass du so laut liest, dass du andere beim Koranlesen störst. Ja? Und deswegen, das wäre jetzt, aber die Sachen sind ausgeblendet. Es geht hier einfach grundsätzlich darum, ist es besser laut oder laut. Der Prophet a.s. hat es mal so gemacht und manchmal auch so gemacht. Und außerdem, auch diejenigen, es kommt auch immer auch darauf an, wie ich gesagt habe, was ist das Ziel? Zum Beispiel, manche Leute haben zum Ziel, viel zu lesen. Jemand, der viel liest, der muss ab und zu leise lesen, sonst werden seine Stimmbänder überlastet. Okay? Und jemand, der wenig liest, kann eher laut lesen und so weiter und so fort. Schauen wir uns den nächsten Hadith an. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel betreten ein Haus nicht, in dem sich ein Bild, ein Hund oder ein Junub befindet. Und dieser, dieser Hadith ist problematisch in Bezug auf, dass die Engel ein Haus nicht betreten, in dem sich ein Junub befindet. Und das ist auch genau der Punkt, der in diesem Hadith zu verwerfen ist. Denn dieser Hadith ist nicht authentisch. Und in anderen Versionen desselben Hadithes, wie es auch da heißt, in Sunan ibn Majah zum Beispiel, befindet sich eben dieser entscheidende Ausdruck nicht. Und denn es ist überliefert worden, authentisch, dass die Engel nicht betreten, Häuser nicht betreten, wenn sich darin Bilder oder ein Hund befindet. Ja? Die zwei Sachen sind bekannt. Aber die Sache mit dem Junub, das ist der Grund, warum der Imam rahimahullah den Hadith hier erwähnt hat. Aber das ist nicht authentisch überliefert worden. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte sich als Junub schlafen zu legen, ohne vorher Wasser zu berühren. Mit diesem Hadith beendet Imam Abu Dawud rahimahullah diese Thematik. Und ich möchte darauf hinweisen, im Deutschen fehlt da dieses Wort, ja, als Junub. Ja, das fehlt, weil das im Arabischen steht, das ist alles genau das entscheidende Teil. Also das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte sich als Junub schlafen zu legen, ohne Wasser zu berühren. Insofern wissen wir, dass das Mubah ist und erlaubt ist, auch wenn es besser ist, vorher den Wudu zu vollziehen oder sogar den Ghusl zu vollziehen. Aber des Öfteren ist man in diesem Zustand nicht motiviert, sich zu waschen, gerade wenn es die Nacht kalt ist und man müde ist und dann möchte man sich ausruhen und den Ghusl verschieben oder den Wudu verschieben, und das ist dann auch erlaubt, Alhamdulillah, auch wenn wir wissen, es besser ist, dass man als Muslim immer im Zustand des Wudu ist. Ja, 24 Stunden gehört zum Vollkommenheit des Iman. 90. Im Zustand des Junub den Koran lesen. Der 229. Hadith. Abdullah ibn Salama sagte: Ich ging mit zwei Männern zu Ali ibn Abi Talib, radiallahu an. Der eine war einer von uns, das heißt also aus dem gleichen Stamm, aus dem gleichen jemenitischen Stamm. Und der andere war, so denke ich, von den Banu Asad. Ja, Banu auf Arabisch heißt Kinder von, wortwörtlich Söhne von, damit meint man einen Stamm, weil die Abstammung immer über den Vater eben verläuft. Ja. Also der andere war von dem anderen Stamm. Egal, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, schickte sie fort, um etwas zu erledigen, und sagte: Ihr habt beide einen starken Charakter, ihr seid beide kräftig. So setzt euch für eure Religion mit aller Kraft ein. Dann stand er auf und ging seine Notdurft verrichten. Dann kam er zurück und verlangte nach Wasser, nahm eine Hand voll davon und wusch sich die Hände und las den Koran, ohne den Wudu durchzuführen. Die anwesenden Leute nahmen es ihm übel. Da sagte er: Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, pflegte zum Abort zu gehen und uns dann den Koran zu lehren oder auch mit uns Fleisch zu essen. Nichts hielt ihm vom Koran ab, außer der Janaba. Also haben wir hier, wir haben ja praktisch drei Situationen, in der sich ein Mensch, was seine Tahara angeht, befindet. Entweder er ist Tahir, also das heißt, er ist in dem Zustand, in dem er beten darf, also ein Salah verrichten darf. Oder er ist unrein im Zustand der kleinen Unreinheit. Er ist Muhdith Hadathan Asrar, sagt man auf Arabisch. Das heißt, er hat seine Notdurft verrichtet oder hat geschlafen oder andere Dinge, von denen manche Gelehrte sagen, dass sie den Wudu ungültig machen. Aber er ist nicht in einem Zustand, in dem er den Ghusl vollziehen muss, sondern er ist in einem Zustand, in dem er nur den Wudu vollziehen muss. Das nennt man Hadath Asrar. Okay? Das ist eine Situation, von der in dieser Überlieferung geredet wird. Und die dritte Situation ist, dass man sich im Zustand der großen Unreinheit befindet. Das ist Al-Hadath Al-Akbar. Okay? Und jetzt ist die Frage, im ersten Zustand ist klar, da darf man den Koran lesen. Der zweite Zustand, der wurde hier, wegen dem wurde hier Ali ibn Abi Talib kritisiert, radiallahu anhu, weil er eben die Notdurft verrichtet hat. Dann hat er nur seine Hände gewaschen nach der Notdurft und dann hat er den Koran al-Karim angefangen zu lesen und die Leute haben es ihm übel genommen und dann sagte er: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte zum Abort zu gehen, also zur Toilette zu gehen und uns den Koran zu lehren oder auch mit uns Fleisch zu essen. Also hat er gegessen im Zustand der kleinen Unreinheit und auch Koran unterrichtet im Zustand der kleinen Unreinheit. Und das ist auch richtig, das ist auch der Fall. Denn über den Propheten a.s.w. ist auch überliefert, dass er bei Nacht, wenn er aufgewacht ist, bestimmte Ayat gelesen, inna fi khalqis samawati wal ard und so weiter und so fort, die Ayat von Surat al-Imran. Und deswegen, dass der Prophet Koran gelesen hat, unabhängig von der von der Authentizität dieses Hadithes, das ist auf jeden Fall gesichert, dass man Koran lesen darf, auch im Zustand der kleinen Unreinheit. Man braucht kein Wudu haben, um Koran lesen zu dürfen. Und dann ist die Frage ist eben hier im Zustand der großen Unreinheit. Und da haben wir zwei Situationen. Wir haben zwei Situationen. Entweder die Janaba, die aufgrund von Geschlechtsverkehr oder aufgrund von Ejakulation entsteht. Und dieser Zustand, darüber spricht hier diese Überlieferung, dass der Prophet a.s. in diesem Zustand den Koran Karim nicht zu lesen pflegte. Daraus haben eben einige Gelehrte entnommen, dass man in diesem Zustand den Koran nicht lesen darf. Und das ist ein Unterschied, ja? Ob ich sage, der Prophet s.a.w. hat das nicht gemacht, oder ob ich sage, dass ich es auch nicht machen darf. Das ist eine Sache. Das ist aber die offensichtliche Bedeutung der Überlieferung. Warum hat es ihn abgehalten? Offensichtlich, weil er in diesem Zustand nicht lesen durfte, alayhi salatu wassalam. Und andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, auch wenn sie wohl eine Minderheit darstellen, dass man den Koran auch im Zustand der Janaba lesen dürfe. Und sie berufen sich auf Überlieferungen, wie zum Beispiel, dass der Prophet a.s. in jeder Situation den Koran Allahs zu gedenken pflegte. Und diese Überlieferung, da bedarf natürlich zwei Voraussetzungen. Voraussetzung Nummer eins: Du sagst, jede Situation, damit ist Zustand Tahara und nicht Tahara gemeint. Aber das ist nicht offensichtlich, weil es kann auch gemeint sein im Stehen, im Sitzen und im Liegen. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Was bringt dich dazu, diesen Hadith auf diese Situation anzuwenden? Das muss man erst beweisen und das ist problematisch. Und zweitens, dass er, das ist der entscheidende Punkt, den ich meinte, und diese Überlieferung ist, wie sagt man, أَعَمُّ مِنْ مَوْضُعِ النِّزَعِ. Das heißt, sie ist zu allgemein, als dass wir sie auf unsere Streitfrage beziehen könnten. Ja? Das heißt also, der Hadith hier sagt ganz eindeutig, ihn hat das Lesen im Zustand der Janaba ihn davon abgehalten. Der Janaba hat ihn vom Lesen des Koran abgehalten. Das heißt, dieser Hadith geht genau um das, was wir von dem wir reden. Aber die andere Überlieferung von Aisha, radiallahu ta'ala, dass der Prophet a.s. in allen Situationen Allahs zu gedenken pflegte, ist ein allgemeiner Ausdruck, der sich nicht unbedingt beziehen muss auf das, wovon wir reden. Und deswegen die Gelehrten sagen, wenn du einen allgemeinen Hadith hast und du hast einen speziellen Hadith, welcher Hadith hat dann Vorrang? Natürlich der spezielle, weil er redet ja genau von dem, wovon wir reden. Tamam? Dann bleibt noch die andere Situation, die zweite Art der großen Unreinheit, und zwar das ist die Menstruation, Al-Hayd, oder genau das gleiche, Al-Nifas. Und in diesen beiden Situationen gelten genau die gleichen Regeln, und da sind die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, weil die einen sagen, wir berufen uns hier auf den Zustand der Janaba, und deswegen dürfe eine Frau auch den Koran Karim nicht lesen, wenn sie im Zustand der großen Unreinheit zu Al-Hadath Al-Akbar ist, weil es auch ein Hadath Akbar ist. Und andere Gelehrte sagen, die Übertragung vom Zustand der Janaba auf Al-Hayd hinkt. Es ist ein Qiyas ma'al-Fariq, so zurückgesetzt, ich würde auf Deutsch sagen, es hinkt. Warum hinkt er? Weil sie sagen, der Zustand der Janaba ist ein Zustand, den ein Mensch wer es selbst in der Hand hat, ihn loszuwerden. Das heißt, man kann den Russel vollziehen und dann kann man wieder lesen. Und den Zustand der Hayd und Nifas hat eine Frau nicht in der Hand und deswegen kann sie ihn nicht beseitigen. Wie dem auch sei, auch diejenigen Gelehrten, die das nicht erlauben, sagen, wenn die Frau Angst hat, zu vergessen, den Koran zu vergessen, darf sie ihn wiederholen. Oder wenn sie unterrichtet, darf sie ihn unterrichten. Und insofern ist es praktisch fast das Gleiche. Es sei denn, eine Frau möchte einfach nur so sich hinsetzen, den Koran zu lesen. Dann sagen wir ihr, wenn du der Sache aus dem Weg gehen möchtest, dann warte doch einfach, bis du wieder rein bist. Und in der Zwischenzeit kannst du andere Sachen machen, Allahs zu gedenken. Du kannst auch Subhanallah sagen, Alhamdulillah sagen, La ilaha illallah sagen, Allahumma salli ala Muhammad sagen. Du kannst viele Sachen machen, wenn es dir geht, Allahs zu gedenken. Hast du Angst zu vergessen? Khalas, die Situation ist sowieso ausgenommen. Tamam? Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 91. Im Zustand des Junub die Hand geben. Hudhaifa sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn traf und ihm die Hand reichen wollte. Daraufhin sagte er zu ihm, ich bin Junub. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ein Muslim wird nicht unrein, najis. Also, diese Überlieferung, wir sehen jetzt gleich eine zweite, auch ähnlich, über Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Hudhaifa sagte quasi, ich bin in einem Zustand der Unreinheit. Und aber auf was für einen Zustand der Unreinheit beruft er sich? Auf den im übertragenen Sinne, al-Hadath. Und der Prophet, alaihissalatu wassalam, hat ihm dann die Antwort gegeben, eine Antwort gegeben, die zwei Sachen beinhaltet, automatisch. Und das ist, was wir immer sagen, das ist, nennt man Jawami'ul Kalim. Der Prophet, das heißt, er sagt wenig Worte, aber sie beinhalten viele Bedeutungen. Oder er gibt dir eine Antwort in diesem Fall, sie ist nicht nur eine Antwort auf deine Frage, sondern es gibt dir noch eine zusätzliche Information dazu. Okay? Hier haben wir ein Beispiel dafür, denn er sagte, der Prophet wollte Hudhaifa die Hand geben. Dann Hudhaifa hat ihm die Hand nicht gegeben, hat gesagt, ich bin Junub. Dann sagt der Prophet nicht, du darfst als Junub ruhig die Hand geben. Sondern er sagte, ein Muslim wird nicht najis. Das bedeutet automatisch, erstens, du darfst die Hand geben als Junub und zweitens, wenn du deine Hand Najasa hättest, dann hättest du recht, gib mir nicht die Hand. Tamam? Weil die Najasa ist die empirisch nachweisbare Unreinheit, wie Urin, wie Kot. Tamam? Das ist etwas, was man sehen kann, was übertragen werden kann, wovor sich die Menschen auch ekeln. Ja? Und deswegen hat der Prophet a.s.w. nicht nur in diesem Hadith, sondern auch in dem anderen berühmten Hadith, als manche Sahaba zum Propheten kamen, gesagt haben, a.s.w., inna narkabu al-bahr, das heißt, wir verreisen auf dem Meer, وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَا, und wir nehmen mit uns nur wenig Wasser mit. فَإِذَا, sagen, wenn wir, فَإِذَا شَرِبْنَاهُ عَطِشْنَا, ja, das heißt, wenn wir das Wasser trinken, dann, Entschuldigung, wenn wir تَوَضَّأْنَا عَطِشْنَا, das heißt, wenn wir davon den Wudu vollziehen, dann dursten wir, tamam? Und wenn wir davon, wie heißt es, wenn wir es trinken, haben wir wiederum kein Wasser, um zu waschen. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ, dürfen wir mit dem Meereswasser den Wudu vollziehen? Und dann sagte er, عليه الصلاة والسلام, هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ, هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ, das heißt, das Wasser ist طَهُور, es ist nicht nur rein, nicht nur طَاهِر, sondern es ist طَهُور, das ist reinigend, tamam? Und dessen Verendetes ist halal. Das Wasser davon ist tahur und das Verendete daraus ist halal. Also hat der Prophet a.s. ihm auch hier mehr Informationen gegeben, als sie gefragt haben, aber in einem Satz, und die waren uns, sind uns natürlich sehr, sehr wertvoll. Und das bedeutet, wenn man praktisch wenn man einen toten Fisch auffindet, ist er trotzdem halal zu essen. Und nicht haram. Abgesehen natürlich, wenn es Umstände gibt, wodurch der Fisch gestorben ist, das ist was anderes. Aber es geht darum, du findest einen toten Fisch vor, du findest einen toten Wal vor, du findest einen toten Hai vor, du findest irgendwas aus dem Meer Totes vor, dann darfst du das essen. Du musst nicht gefangen haben, zum Beispiel, oder selbst getötet haben. Wallahu a'lam. Im nächsten Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala und sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam traf mich auf einem Weg in Medina, als ich Junub war. Da zog ich mich zurück, um den Ghusl zu vollziehen. Dann kam ich wieder und er sagte sallallahu alaihi wasallam, wo warst du, Abu Huraira? Ich sagte, ich war Junub und wollte nicht in einem unreinen Zustand bei dir sitzen. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Subhanallah, ein Muslim wird nicht unrein. Ein Muslim wird nicht najis. Also ist das die gleiche Situation, wie wir vorher gesehen haben. Aber es zeigt auch natürlich den Umgang der Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, mit ihrem Propheten, alaihi salatu wasalam, und wie sie sich geschämt haben, in seiner Anwesenheit nicht im vollkommenen Zustand zu sein. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 92. Im Zustand des Junub in die Moschee gehen. Aisha radiallahu ta'ala, bevor ihr alle aufsteht und rausgeht, erstmal warten, erstmal Hadith hören. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu uns, als die Türen der Häuser seiner Freunde um die Moschee herum alle zur Moschee hin gerichtet waren. Also, wie es in der Fußnote heißt, offenbar waren sie so nahe an der Moschee, dass man beim Verlassen und Betreten der Häuser die Moschee unnötigerweise betreten musste. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wendet diese Türen von der Moschee ab. Dann ging der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hinein, also in die Moschee, und sie taten nicht, was er gesagt hatte, in der Hoffnung, dass Allah für sie eine Erlaubnis hinabsende. Wichtig, ja, nicht aus Ungehorsamkeit oder so, nein, in der Hoffnung, dass die Offenbarung was anderes sagen wird. Dann kam er wieder zu ihnen hinaus und sagte, wendet die Türen von der Moschee ab, denn ich erlaube weder einer menstruierenden Frau noch einem Junub die Moschee zu betreten. Tamam. Diese Überlieferung, auch wenn sie nicht authentisch zu sein scheint, aber sie wird gestärkt. Sie wird gestärkt durch die offensichtliche Bedeutung des Verses, wird gestärkt durch andere Überlieferungen, unter anderem durch den Koran Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, offensichtlich in Surat An-Nisa und Al-Ma'ida, dass man eben die Moschee als Junub betritt, um dort zu bleiben. Sondern wenn man durchlaufen muss, um was zu holen, das ist eine Sache, aber reinzugehen, um dort zu bleiben, im Zustand der großen Unreinheit, ist durch diese Ayah verboten worden. Und zweitens, der Hadith von Aisha in As-Sahihain, in der sie berichtet, dass der Prophet a.s. im I'tikaf, in einem Hadith Sahih, sie war zu Hause in ihrem Gemach oder in ihrem Zimmer, weil es ja war kein Haus in dem Sinne, wie wir es heute verstehen. Und der Prophet A.S. sagt zu ihr, Nawilini al-Khumra, das heißt, gib mir den Teppich. Und dann, der Teppich war aber in der Moschee. Und dann sagte sie, radiallahu anha, ich habe Hayd, ich habe meine Menstruation. Dann sagt der Prophet A.S., inna haydataki leysat biyadik. Das heißt, dein Hayd, deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand. Okay? Deswegen, aus diesem Hadith entnehmen die Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass es stimmt, man darf als Junub und als Ha'id die Moschee nicht betreten, aber es geht darum, sie mit dem gesamten Körper zu betreten und nicht mit einem Teil davon. Das heißt, wenn jemand nur seine Hand reinlangt, ist es kein Problem. Und was das stärkt, ist das, was ich vorhin ansprechen wollte. Und zwar, wenn der Prophet A.S. im I'tikaf war, dann hat er, um seinen Kopf zu waschen, seinen Kopf aus der Moschee in das Zimmer von Aisha radiallahu anha gesteckt, damit sie ihn dort wäscht. Und dadurch hat er praktisch seinen Mu'takaf, das heißt, die Moschee, wo er den I'tikaf macht, nicht verlassen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Weil du darfst ja die Moschee nicht einfach grundlos verlassen. Und wenn du die Moschee verlässt, dann nur so weit wie nötig. Ja? Jemand muss zum Beispiel sein Geschäft verrichten, Toilette ist nebenan, dann geht er dahin und nicht extra sagt er, ich gehe lieber nach Hause, dort ist bequemer, dort ist sauberer oder was auch immer. Ja? Sondern er macht es dann in den nächsten möglichen Situationen. Und das war hier, dass dieser Hadith ein Beweis dafür. Ja? Das heißt, wenn etwas eigentlich verboten ist, aber dir aufgrund bestimmter Umstände, aufgrund der Notwendigkeit, ja, erlaubt ist, dann aber bitte nur in dem Maße, wie du es wirklich nur benötigst. Ja? Und deswegen hat der Prophet nur seinen Kopf rausgesteckt. Er hätte ja auch kurz ins Zimmer reingehen können. Also es ist ein Schritt gewesen wäre das. Aber hat er nicht gemacht, alayhi salatu wassalam. Tamam, deswegen im Zustand der Janaba, manche Gelehrte, wie ich vorhin gesagt habe, erlauben, dass man die in der Moschee verweilt und bleibt, als Junub, wenn man den Wudu vollzogen hat. Tamam. Dabei gibt es authentische Überlieferungen über manche Sahaba, aber das funktioniert halt nur nach dem Madhab, dass man dass man gemäß der Fatawa der Sahaba handeln darf. Wallahu a'lam. 93. Aus Vergesslichkeit im Zustand des Junub das Salah leiten. Also die Frage ist jetzt, jemand betet vor und hat vergessen, dass er Junub ist. Was muss man in dieser Situation machen? Die Frage ist einmal der Imam und einmal der Ma'mum. Und das Gleiche könnte ja auch passieren, wenn man nicht Junub ist, sondern auch einfach kein Wudu hat. Richtig? Das ist ja, beides ist ja, kommt ja wohl auf selbe hinaus. Ne? 233. Abu Bakr berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages zum Fajr-Salah kam. Er gab ihnen ein Zeichen, dass sie auf ihren Plätzen bleiben sollten. Dann kam er und Wasser tropfte von seinem Kopf. Daraufhin betete er für sie vor. Offensichtlich hat der Prophet a.s. sich erst daran erinnert, dass er Junub ist, nachdem er schon zu den Leuten hinausgegangen war, und kehrte zurück, vollzog den Ghusl und kam dann wieder zurück. Was ist das Besondere an diesem Hadith? Das Besondere ist seine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er nicht gesagt hat, ich schäme mich und bete vor und hinterher bete ich nochmal, was werden die Leute über mich denken? Nein, wenn du kein Wudu hast, dann fürchte Allah Azza wa Jal, nimm dich vor ihm in Acht und geh, vollzieh den Wudu oder vollzieh den Ghusl und komm dann wieder. Und wenn es einen Grund gibt, dass die Leute nicht warten können, sollen sie beten. Sollen sie beten, und wenn du dann hinterher kommst, betest du eben mit den Leuten das, was du noch vom Gebet erwischst. Wallahu a'lam. Das heißt praktisch, zur guten Eigenschaft des Imam Abu Dawud gehört, dass er diesen Hadith als ersten Hadith gesetzt hat. Weil das ist die praktische Situation, die passiert ist, oder die passieren kann, noch bevor man überhaupt das Gebet beginnt. Der zweite Fall ist während dem Gebet und der dritte Fall ist nach dem Gebet. Das sind drei denkbare Möglichkeiten. Nächster Hadith. In dieser Version heißt es, das heißt praktisch gleiche Überlieferung von Abu Bakr radiallahu anhu, aber in dieser Version heißt es, dass er am Anfang schon Allahu Akbar gesagt hatte. Und am Ende, als er sein Salah beendet hatte, sagte er, ich bin ein Mensch wie ihr, ich war Junub. Okay? Ich bin ein Mensch wie ihr, ich war Junub. Das heißt also nicht, dass er gebetet hat und am Ende des Gebetes ihm gesagt hat, ich bin immer noch Junub. Nein, gemeint ist, er hat gebetet, er hat all angefangen, dann hat er das Gebet abgebrochen, hat den Wudu vollzogen und ist dann wieder zurückgekommen und hat mit ihm das Gebet ordentlich verrichtet, alayhi salatu wassalam. In einer Abu Huraira radiallahu anhu sagte, als er sich an seinem Gebetsplatz aufstellte und wir darauf warteten, dass er den Takbir spricht, ging er weg und sagte, bleibt wie ihr seid. Das heißt hier, nach dieser Version hat er den Takbir noch nicht gesprochen. Tayyib, wie kann das sein? Es kann sein, dass es zwei verschiedene Situationen gewesen sind, ganz einfach, dass es nicht einmal passiert ist in den ganzen Jahren, sondern zweimal passiert ist. Oder es kann auch sein, der eine hat den Takbir gehört, der andere hat ihn nicht gehört. Ja? Es war nicht so damals so, dass es Mikrofone gab und alle immer alles gehört haben. Deswegen sind auch die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, bei manchen Gebeten sich uneinig, ob man laut betet oder leise betet. Tamam? Weil manche sagen, er hat leise gebetet. Da die Frage ist, wie leise? So leise, weil du weit weg davon warst. Ja? Oder hat laut gebetet, weil du genau neben ihm warst. Ja? Deswegen durch solche Sachen, man muss immer denken, das sind Menschen, die das uns überliefern. Und diese scheinbaren Widersprüche lassen sich sehr oft dadurch lösen, dass man sich das realistisch vorstellt, praktisch vorstellt, wie es gewesen ist. In dieser Version heißt es, dass er Allahu Akbar sagte und den Leuten durch ein Handzeichen mitteilte, dass sie sitzen bleiben sollten. Dann ging er fort und vollzog den Ghusl. Atta ibn Yasar sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an seinem Gebetsplatz schon Allahu Akbar gesagt hatte. Abu Dawud sagte, ebenso hat es uns Muslim ibn Ibrahim über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass er nämlich Allahu Akbar sagte. Wie dem auch sei, entscheidend ist, dass er alaihi wasallam sein Gebet nicht weiter verrichtet hat, sondern dass er sich was entnehmen wir daraus? Wir entnehmen daraus, dass die Tahara eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist. Wer also keine Tahara hat, dessen Gebet ist ungültig. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, die Iqama des Salah wurde ausgerufen und die Leute reihten sich in die Reihen. Dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Als er an seinem Gebetsplatz angekommen war, erinnerte er sich daran, dass er den Russel nicht vollzogen hatte. Da sagte er zu den Leuten, bleibt, wo ihr seid. Dann ging er nach Hause. Als er wieder zu uns herauskam, tropfte Wasser von seinem Kopf. Er hatte den Russel vollzogen, während wir in Reihen standen. Radiallahu ta'ala anhum, die also geduldig abgewartet haben, bis ihr Imam zum Gebet gekommen ist. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Menschen, dass der Imam ein besonderes Anrecht auch auf solche Sachen hat. Der Imam ist nicht wie jeder andere auch. Das heißt, wenn der Imam zu einem Gebet später kommt, dann hat das mit Sicherheit seinen Grund. Du musst davon ausgehen, denn die Leute, die den Imam ansprechen, die Leute, die etwas von dem Imam einer Moschee wollen, sind mehr als Leute, die dich ansprechen und von dir etwas wollen. Und deswegen, wenn der Imam sich verspätet, gehört es nicht zum Adab, dass man die Iqama ausruft, sobald die Zeit praktisch verstrichen ist, die man normalerweise abwartet, sondern man wartet länger, als man normalerweise abwartet, weil da irgendwas ist vielleicht passiert. Vielleicht hat der Imam auch vergessen. Vielleicht kann man ihn auch daran erinnern. Der Imam ist wie jeder andere Mensch auch. Abu Ayyash sagte in seiner Version, wir blieben so lange stehen und warteten auf ihn, bis er zu uns herauskam, nachdem er den Russel vollzogen hatte, sallallahu alaihi wasallam. Noch ein letztes Kapitel für heute, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. 94. Beim Aufwachen an seinen Kleidern eine Flüssigkeit vorfinden. Aisha, radiallahu ta'ala, aber vielleicht, statt diesem Kapitel, lasst uns lieber zusammenfassend nochmal diese drei Situationen vergegenwärtigen, damit dieses Kapitel abgeschlossen ist, weil die nächsten zwei hängen zusammen, lassen wir es fürs nächste Mal, inshallah. Erstens haben wir gesagt, die erste Situation ist, dass du vor dem Gebet merkst, dass du den Russel nicht vollzogen hast, oder sagen wir allgemein, dass du nicht Tahir bist. Okay, Tahir im Sinne von, dass du kein Wudu hast. Okay? In dieser Situation darfst du kein Gebet beginnen, denn es ist ungültig und du begehst sogar eine Sünde, wenn du betest im Zustand ohne Wudu. Und manche Gelehrte, wie von der Hanafiya, sie sagen, wer absichtlich betet im Zustand der Unreinheit, ist Kafir. Warum? Weil er dadurch sich lustig macht über die Religion Allahs. Jeder weiß, dass man nicht beten darf ohne Wudu, und er macht es trotzdem. Das ist der erste Fall ist also, dass man vor dem Salah weiß, dass man kein Wudu hat. In diesem Fall muss man den Wudu verrichten und dann darf oder sich in den Zustand der Tahara begeben und dann darf man sein Gebet verrichten. Die zweite Situation ist, dass man während des Gebetes bemerkt, dass man keinen Wudu hat. In diesem Fall unterscheiden wir zwei Fälle. Fall Nummer 1 bist du Imam, Fall Nummer 2 bist du Ma'mum. In beiden Situationen darfst du nicht weiterbeten, das ist schon klar. Nur, wenn du hinter dem Imam betest, also Ma'mum bist, Ma'mum heißt auf Arabisch Angeführter. Ja? Imam ist der Anführer im Gebet, der Ma'mum ist der Angeführte. Ja? Und wenn du der Angeführte bist und der Ma'mum bist, unterrichtest du einfach dein Gebet und vollziehst du Wudu und dann kommst du zurück und betest, was du noch mitbeten kannst mit. Aber wenn du Imam bist, dann bist du ja nicht nur Betender, sondern bist auch gleichzeitig Vorbetender. Und in diesem Fall ist deine Aufgabe, jemanden aus der vordersten Reihe zum Weiterbeten aufzurufen oder ihm zu sagen, dass er das Gebet weiterführen soll. Entweder indem du ihn ansprichst und ihm sagst, so und so, bete du weiter, oder du nimmst ihn an die Hand und führst du ihn nach vorne. Und da ist eben am sinnvollsten, dass man immer jemanden wählt, der auch versteht, worum es geht. Und deswegen sollen auch immer diejenigen, die am gelehrtesten sind, sich möglichst hinter dem Imam aufhalten im Salah. Warum? Das ist ein Ansporn oder das ist ein Aufruf an sie. Das bedeutet nicht, dass du Platz machen sollst und dass die anderen dahin kommen. Nein, jeder versucht möglichst nahe hinter dem Imam zu sein. Aber diejenigen Menschen, die Wissen haben und den Koran kennen und wissen, wie das Gebet zu verrichten ist und wissen, wie man in solchen Situationen reagiert, die sollen am ehesten hinter dem Imam stehen, falls der Imam einen Fehler macht im Lesen, falls der Imam einen Fehler macht im Gebet, falls der Imam eben, wie in diesem Fall, kein Wudu hat. Und dann betet er eben das Gebet weiter. Und das ist die zweite Situation. Die dritte, bleiben wir bei dieser zweiten Situation, möchte ich eine Sache hinzufügen. Manchmal verliert man auch den Wudu während des Gebetes. Also das ist ja für uns jetzt gehobst wie gesprungen. Ja? Also in beiden Fällen müssen wir unser Gebet abbrechen und Wudu vollziehen. Aber wenn du als Betender weggehst und dein Gebet unterbrechen musst, weil du den Wudu am Anfang gar nicht hattest oder ihn mittendrin verlierst, dann kann es sein, dass man sich schämt, in diesem Fall wegzugehen, weil es hatte den Anschein, als hättest du während im Salah deinen Wudu verloren. In diesem Fall gibt es eine Hila, das heißt praktisch ein Trick, den man anwendet, ja. Aber der Trick, der ist nur noch ein Trick, solange die Leute das nicht wissen. Deswegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle das wissen, ist immer gering. Deswegen kann man das ruhig immer sagen. Und zwar, man hält einfach seine Nase zu und nach oben, als hätte man Nasenbluten bekommen. Und dann verlässt man sein Gebet, sagt es ehrlich. Bringt also nichts bei den Leuten, die den Trick kennen. Ja. Aber das kann auch passieren. Also ihr wisst, jeder von euch, der schon mal Nasenbluten gehabt hat, plötzlich fängt das an zu fließen. Und du hast da keine Möglichkeit mehr, außer dass du dich auf deinen Rücken legst und wartest, bis das aufhört zu bluten. Tayyib, das ist die zweite Situation. Das heißt also, das Gebet der Leute ist gültig. Das ist, was ich sagen will. Das Gebet der Leute ist gültig. Der dritte Fall ist, dass das gesamte Gebet geleitet worden ist oder du das gesamte Gebet gemacht hast, ohne Wudu zu haben. Und erst nach dem Salat das bemerkst. In diesem Fall, für den Ma'mum ist klar, dass er nochmal neu beten muss, sehr logisch. Aber doch nicht so ganz klar. Warum ist doch nicht so ganz klar? Also für die Person, der das passiert ist, die Person, die ohne Wudu gebetet hat, sie muss nochmal ihr Gebet verrichten. Kann man ja nichts anderes sagen. Aber was ist mit demjenigen, der hinter dem Imam betet, dessen Imam kein Wudu gehabt hat? Ja? Die Gelehrten sind sich darüber unterschiedlicher Ansicht. Warum? Weil über die rechtgeleiteten, besonderen Khulafa, Umar ibn Khattab und Ali ibn Abi Talib, unterschiedlich überliefert worden ist. Was Ali ibn Abi Talib angeht, so ist überliefert über ihn, dass er nach dem Gebet den Leuten gesagt hat, ich hatte kein Wudu, ihr müsst euer Gebet wiederholen. Über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala ist das Gegenteil überliefert. Das heißt, er hat das Gebet geleitet, hatte keinen Wudu, aber hat den Leuten nicht angeordnet, dass sie ihr Gebet wiederholen müssen. Und hier haben wir praktisch einen Widerspruch, aber diesen Widerspruch lösen wir. Warum haben wir Widerspruch? Weil der Prophet a.s.w. uns gesagt hat, alaikum bi sunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Haltet euch an meine Sunna und auch an die Sunna, an die Lebensweise und an das Vorbild, ja, der rechtgeleiteten, gesonnenen Kalifen nach mir. Und dazu gehören die vier, zweifellos. Und jetzt sagen sie zwei unterschiedliche Sachen. Und die Gelehrten sagen, damit so dieser Widerspruch aufgelöst, erstens, wir schauen natürlich auf die Authentizität. Was ist authentischer? Das hat Vorrang. Die Überlieferung über Umar radiallahu anhu ist authentisch, das ist Nummer 1. Und Nummer 2, was dazu kommt, ist, bei Widersprüchen der vier Khulafa ziehen wir immer die Ansicht von, was heißt immer, also es geht jetzt um die reine hypothetische Widersprüche unter ihnen, ohne dass es andere Beweise gibt. Ja? Dann ist die Ansicht von Abu Bakr die stärkste. Danach die von Umar, danach die von Uthman und danach die von Ali, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, weil das ist die Reihenfolge, wie es sich etabliert hat unter Ahl Sunnah und Jama'ah, wie sie diese einstufen nacheinander. Und deswegen hat die Ansicht von Umar hier Vorrang. Wenn jemand also zusammengefasst hinter einem Imam gebetet hat und sich herausstellt, dass der Imam kein Wudu hatte, dann ist das Gebet des Ma'mum trotzdem gültig in dieser dritten Situation. In der zweiten Situation, wenn er mittendrin aufhört zu beten oder mittendrin weißt du, dass er kein Wudu hat oder du weißt dass vornherein, dass er kein Wudu hat, aber er betet trotzdem vor, das wäre eine andere Angelegenheit. Ich rede jetzt nur von der Situation, dass nach dem Salat sich herausstellt, er hatte kein Wudu, obwohl du gedacht hast, dass er Wudu hatte. Dann sagen wir, dein Gebet ist gültig und sein Gebet ist ungültig. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.